knackt, trifft sich der Mob. Ist kein Alkoholstopp. Keiner kann mehr gerade stehen. Wohin soll nur die Reise gehen? Freitagnacht, wie eine Schlägerei. Ja, da sind wir mit dabei. Freitagnacht ist wunderschön. Ja, es soll's weitergehen. Baut sich ein Arsch vor dir auf, haust ihn einfach einen drauf. Wohl lassen sich nicht auf sie lange warten, dich nur verknacken. Freitagnacht wie eine Schlägerei. Ja, da sind wir mit dabei. Freitagnacht ist wunderschön. So soll's wie weitergehen. Freitagnacht ist Kneipentour. Bleiben wir treu unseren Schwur. Haben wir die Kneipe satt, machen wir die Leute einfach platt. Freitagnacht, wie eine Schlägerei. Ja, das sind wir mit dabei. Freitagnacht ist wunderschön. Das ist, als ich weitergehe.